zwei Stunden Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Zu Gast Stefanie Lottermoser, die bayerische Jazzmusikerin zu ihrem aktuellen Album. Ein aktuelles Album erscheint im September auch von Paul McCartney. Daraus vorab I Don't Know. Es gibt noch einen zweiten Track, den hören wir am Beginn der zweiten Stunde. So Music Block mit Paul McCartney, I Don't Know, und den Always Dreams Tonight. Street. Radio Marabu Europe's Alternative Music in der Sendung mit Stefanie Lottermoser. Nach einem 30 Minuten Nonstop Music Blog geht es los mit dem ersten Teil unseres Interviews. Jetzt die Chromatics, Blue Girl aus Portland, das Duo. I'm not afraid to die. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Across Europe. But now we Golden Oldies. Close the door and in. Nein, keine Angst. Schräge Vögel wie der Marabu leben ewig. Marabu. Thank you. Zur Jazzkünstlerin Stefanie Lottermoser schreiten, gibt es den Jazzkünstler Kamasi Washington. Street Fighter Mass, seine aktuelle Single. Davor die Gorillas, dann mit George Benson Solo, die Intruders Boys, Suga, Chromatics, Always und die neue Paul McCartney. Und gleich Stefanie Lottermoser zu Gast. Am 30. Juni geht's nicht ins Freibad, sondern zum Radiotag nach Hilden. Radio Day 2018. Ab 12 Uhr trifft sich dort die alternative Radioszene Europas. Ehrengast ist unter anderem Ad Roland, der nicht nur von Hilversum 3 bekannt ist, sondern auch als Berater deutscher Privatradios wie RSH. Radio Schleswig-Holstein. Ein weiterer Schwerpunkt ist Radio Mi Amigo. Mega. Auf dem Podium diskutieren Wim de Groot und Ferry Eden. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Alle weiteren Infos auf offshoreradio.de. Hi, ich bin Ferry Eden. Und natürlich bin ich auch wieder dabei beim Radiotag in Hilden. Nordlitter für Radio Marabu. Aus spektrum.de. Fest steht, die Art, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft organisieren, wird sich fundamental ändern. Wir erleben derzeit den größten historischen Umbruch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf die Automatisierung der Produktion und die Erfindung selbstfahrender Fahrzeuge folgt nun die Automatisierung der Gesellschaft. Damit steht die Menschheit an einem Scheideweg, bei dem sich große Chancen abzeichnen, aber auch beträchtliche Risiken. Treffen wir jetzt die falschen Entscheidungen, könnte das unsere größten gesellschaftlichen Errungenschaften bedrohen. Lord Little's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Radiomarabu.de. Hier ist der Klaas vom Empire Musikclub in Jena und ihr hört jetzt auf Radio Marabu die aktuellen Termine unseres Clubs. Für den Juni 2018, am 1. Juni, Arno Zilmer, Konzert. am 2. Juni die Salsa Party mit Crash Course im Empire Music Club, am 8. Juni die Dark Knight, am 9. Juni Remember the Spirit of Avira. Hallo, hier ist der Klaas vom Empire Music Club in Jena und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 6150. Am 16. Juni 20 Jahre Radio offener Kanal Jena, am 22. Juni Rudelsingen im Empire Music Club, Electro Swing versus 20er Jahre am 23. Juni und am 30. Juni Klanghaus Volume 3. Das waren die Veranstaltungstermine für den Empire Music Club in Jena. Ihr findet uns auf www.empire-jena.de oder auf Facebook. 2018 mit Radio Marabu. Zu Gast auf Radio Marabu Stefanie Lottermoser. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, danke auch. Sie bringt eine Prise Jazz zu Radio Marabu. Stell dich mal vor unseren Hörern. Mein Name ist Stefanie Lottermoser. Ich bin Sängerin und Saxophonistin. Zu Hause stilistisch zwischen Jazz, Pop und Soul. Wohnhaft in München. Habe mein 4. Album gerade rausgebracht und bin jetzt damit auf Tour. Es gibt dieses aktuelle Album, du sprichst es an, produziert und aufgenommen in Paris und New York. Was hören wir auf dieser Platte? Ein Starproduzent war dabei, der auch von Virgil Stone, die wir hier auch auf Marabu rauf und runter gespielt haben, produziert hat. Was ist so drauf auf der Platte? Auf der Platte sind 10 Songs, davon 9 Eigenkompositionen und ein Cover bzw. ein Mashup aus Stücken, die ich mir ausgesucht habe. Viel Gesang, mehr Gesang als auf meinen vorherigen Alben, aber es ist auch bei jedem Song immer noch Saxophon mit dabei. Und eben, ich finde, ein relativ besonderer Sound, eben durch die Zusammenarbeit mit Steve Greenwell, diesem besagten Produzenten von Joss Stone, der mir da sehr viel weitergeholfen hat, meine Musik weiterzuentwickeln. Jazz, Pop, Soul und Funk, also ich bin so ein Kind der 80er Jahre, ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen und da hörten wir Popper Ali Sade und das war damals ein Superstar zum Beispiel, absolut Mainstream. Heute ist die Musik, die gar nicht so weit davon entfernt ist, doch eher eine Subkultur geworden. Würdest du dir mehr Aufmerksamkeit wünschen? Jetzt für mich persönlich oder für die Musikrichtung generell? Für beides. Also Jazz ist natürlich eine Nischenmusik, das muss man ehrlich sagen, das hat weniger Aufmerksamkeit als Popmusik oder gerade als der Schlager auch in Deutschland. Aber es ist schon so, dass es einen Markt dafür gibt und dass es ein Publikum dafür gibt, also sei es in Clubs oder auch auf größeren Jazzfestivals. Ich habe jetzt für mich nicht den Anspruch, dass es für mich nur erfolgreich ist, wenn ich vor 100.000 Leuten spielen kann. Also einfach, ich bin sehr dankbar, dass ich die Musik machen kann, die ich schreibe und dass ich damit relativ viel unterwegs bin. Aber natürlich, ich glaube, Jazz hat leider über die Jahre ein bisschen so einen Imageverlust erlitten oder hat manchmal so einen schlechten Ruf und das ist nicht gerechtfertigt, finde ich. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass manche Leute aufgeschlossener sind gegenüber dem Ganzen, was Jazz sein kann und dass da mehr Offenheit herrscht und dass die Leute vielleicht dem eher eine Chance geben, ja. Also ich würde mich darüber auch freuen, wenn ich im Popradio eigentlich nicht nur diese Industriemusik hören würde, sondern richtige Musik, die eigentlich für mich Pop ist. Darum spielen wir sie ja auch auf Radio Marabu. Jazz ist international, du trittst auch im Ausland auf, in Frankreich zum Beispiel. Alles aber konsequent mit deinem doch sehr bayerischen Namen, Lottermoser. Wie sagen den die ausländischen Kollegen an? Das ist ganz unterschiedlich. Die Franzosen, naja klar, also mit meinem Vornamen kommen die noch klar, weil Stephanie ist jetzt nicht so exotisch für die. Lottermoser ist schon ein bisschen schwieriger. Die sagen ja Lottermoser oder so. Und die Amerikaner sind auch immer ein bisschen eigen. Aber an sich, also solange den Leuten die Musik gefällt, ist das völlig in Ordnung. Und ich habe schon mit mehreren Plattenfirmen auch darüber geredet, auch schon vor Jahren, ob es besser wäre, wenn ich mir einen Künstlernamen zulege. Aber gerade in Deutschland haben eigentlich alle gesagt, dass da keine Notwendigkeit besteht, weil, also dass man als deutscher Act nach Amerika geht, um dort seine Platten im Jazzbereich zu veröffentlichen, ist eben nicht so üblich. Und jetzt in Deutschland kann man durchaus unter seinem eigenen Namen im Jazzbereich irgendwie auf dem Markt existieren, also das muss man nicht. Und die Franzosen kommen schon damit klar. Wir hören jetzt deinen Marabu-Hit, den aktuellen No Horizon. This game that you and I were to begin, didn't say a word. All answers yet unheard. Stars and destiny, forgotten conclusion. If I had known before, I'd run a mile. But sometimes even stars turn into shooting stars, and no horizon couldn't make them fall. Come with the night, leave in the morning. Only horizon could see the dawning. Go with the echo of the blackbird into the dawn of love. Lie here beside me, they hear us calling. Only horizon could see the dawning into the open. Every morning's Stefanie Lottermoser, sie ist zu Gast bei uns. Hallo, guten Tag. Wie bist du zur Musik gekommen, zum Jazz auch? Zum Jazz bin ich mit 14 Jahren gekommen. Ich war in Geretsried, eben auch in Bayern im Gymnasium, und da gab es eine sehr, sehr gute Big Band. Da sind auch mehrere Jazzmusiker daraus hervorgegangen tatsächlich. Und ich habe die Musik gehört, die die Band gespielt hat, und wollte da mitspielen, also so Big Band Jazz war mein erster Zugang dazu, und da gab es dann nochmal ein Feature-Stück für Saxophon, das mir so gut gefallen hat, dass ich auch, also ich hatte zu der Zeit schon 10 Jahre Klavierunterricht gehabt, aber ich wollte noch was Neues lernen und habe dann gesagt, ich will unbedingt Saxophon spielen, das hört sich so schön an, also den Klang fand ich wahnsinnig gut. Ich ordne mal ein, das waren die 90er Jahre. Das waren die 90er Jahre, richtig. Gibt es direkte Vorbilder? Also auf dem Saxophon, Saxophonisten, die ich sehr gerne mag, sind David Sanborn, Matthew Parker, Candy Dyfer finde ich auch toll. Die wird natürlich eh oft genannt, weil es nicht so viele Frauen gibt, die sich da einen Namen gemacht haben. Joshua Redman ist einer von den aktuellen Saxophonisten, die ich sehr, sehr bewundere. Michael Brecker. Es gibt Es gibt so wahnsinnig viel. Also ich bin natürlich auch mit diesen, mein erster großer Saxophon halt war Dexter Gordon, also dann eher so traditionellerer Jazz. Das höre ich aber auch immer noch sehr gerne und ich mag es auch gerne, dass Jazz sich eben so stark weiterentwickelt hat und so viele verschiedene Wege genommen hat. Und ich glaube auch, dass man das trotzdem immer kombinieren kann und dass das immer zusammenpassen kann. Kritiker sparen nicht mit Referenzen und Vergleichen. Groover Washington habe ich gelesen, George Benson, Steely Dan, Joni Mitchell auch. Ist ja das eine Ehre? Ja, total. Also das sind alles Musiker, die ich selber sehr bewundere. Deswegen, das freut mich sehr, wenn Leute das in so eine Ecke rutschen sozusagen, klar. Und die ganz großen Klassiker, so Brubeck, Miles Davis, bist du da auch bewandert? Ja, klar. Also wenn man sich anfängt mit Jazz zu beschäftigen, kommt man da eh nicht dran vorbei. Auch die Kind of Blue-Platte von Miles Davis war auch eine der ersten, die ich gekauft habe damals. Und natürlich auch im Studium hat man ja auch sogenannte Repertoireprüfungen, wo es einfach darum geht, Jazz-Standards zu lernen und halt auswendig spielen zu können und einfach die Songs zu kennen. Und da kommt man natürlich auch an diesen ganzen Aufnahmen. Ich habe auch ganz viel Coltrane gehört. Mein Hauptfachlehrer in München war ein sehr großer Coltrane-Anhänger. Und deswegen, also eben, ich finde, diese ganze Tradition gehört dazu und ich finde, man muss sich auch damit beschäftigen. Und auch bei fast allen Konzerten haben wir auch ein oder zwei Jazz-Standards im Programm. Also auch, weil das für mich, das kommt, da komme ich mit her musikalisch und deswegen bin ich das auch sehr gerne mit ein. Ich finde das toll. Ich bin kein großer Jazz-Kenner, muss ich zugeben. Die Miles Davis-Platte habe ich aber auch, die spiele ich auch auf Marabu, 2-3 Titel daraus. Aber ich habe Jazz dann eher noch in den 80er Jahren auch auf DT64 in der DDR mitbekommen, weil die waren da offener, definitiv im Popradio, das mitmischen. Dann in den 90er Jahren war ich in der Britpop-Ecke gefahren und gefangen und habe da vor mich hingelebt. Also darum finde ich das spannend, dass das da solche Inseln gibt und gab. Und freue mich jetzt auf einen Track vom Album. Wähl mal einen aus. Dann würde ich mir jetzt mal das Titelstück wünschen, This Time. No need to fall, it's not for you. So to fall if it's not for you. So won't you come on down with me? I see the light, I see the beauty. No need to fall if it's not for you. So won't you come on down with me? I see the light, I see the beauty. So do what you do, what you do, what you do. This Time, Titelsong der aktuellen CD von Stefanie Lottermoser. CD übrigens gibt es auch als Vinyl? Noch nicht, wir überlegen noch welche zu machen, weil es ja gerade wieder sehr stark im Kommen ist. Was ich super finde, weil es ja so als Gegenzug zu den ganzen Streaming-Portalen bisschen so ein langsamerer Musikgenuss ist, weil es ja wirklich mit sehr bewussten Musikhören verbunden ist. Und ich, das finde ich sehr schön. Wir überlegen noch, welche zu machen, ja. Das freut mich zu hören. Du hast studiert Germanistik und Kulturwissenschaften in München. Eine beinahe Promotion auch, Migration und Stadtforschung. Ist das für dich immer noch ein Thema? Also es interessiert Stadtentwicklung, glaube ich, oder Stadtforschung? Stadtforschung, ja. Also es interessiert mich immer noch sehr, aber da bin ich natürlich lang nicht mehr in den ganzen Diskursen drin, die da aktuell geführt wurden. Also ich habe das Studium sehr genossen, weil Kulturwissenschaft ja sehr breit gefächert ist und in unterschiedlichste Richtungen geht. Stadt und Migration waren dann so meine Kerngebiete, mit denen ich mich beschäftigt habe. Aber ich finde es immer noch interessant, aber ich könnte da jetzt keinen aktuellen Vortrag dazu halten. Das musste hier auch nicht. Eine kleine Frage habe ich schon noch, aber so zum Vortrag geht es noch nicht. Was wärst du ohne Musik zum Beispiel geworden oder was hättest du werden können? Hast du da so Träume, Vorstellungen, das könnte ich machen, das? Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen tatsächlich als das, was ich mache. Deswegen denke ich da nicht wirklich drüber nach. Zu der Zeit, als ich Kulturwissenschaft studiert habe, konnte ich diesem wissenschaftlichen Arbeiten schon noch sehr viel abgewinnen. Und das mit dem Promovieren wäre jetzt auch nicht, also ich glaube, das hätte mir auch Spaß gemacht. Ich hatte vor dem Musikstudieren oder vor dem Musikerberuf immer wahnsinnig viel Respekt. Und ich habe mir irgendwie schon immer gedacht, ich mache das nur, wenn ich so ein bestimmtes Gefühl habe, dass ich mir sicher bin, dass ich das mochte, also dass ich das möchte. Und das hatte ich nach dem Abitur noch nicht und konnte mir aber vorstellen, was geisteswissenschaftlich zu studieren. Und deswegen waren diese 3,5 Jahre, in denen ich das erste Studium gemacht habe, für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe zu der Zeit auch schon noch weiter sehr viel geübt, Saxophon und Gesang. Und aber auf einmal war dann dieses Gefühl da, eben nach dem ersten Studium, dass ich das machen möchte. Und deswegen kann ich mir jetzt eigentlich nichts anderes vorstellen. Migration, da will ich nochmal hin. Zu diesem Thema wurden ja in den letzten Jahren viele kluge und weniger kluge Dinge gesagt. Horst Seehofer aus Bayern hat sich gerade in diesen Tagen mit dem Islam beschäftigt. Beschäftigt dich das auch? Was sagst du zu dem Thema? Also natürlich, also ich bin schon politisch interessiert und gerade der Herr Seehofer ist dann natürlich immer, also jetzt natürlich auch in seiner neuen Funktion dann als Innenminister, ist er natürlich mit diesen Themen der Mann, der dazu befragt wird. Ich bin da jetzt nicht zwingend seiner Meinung, muss ich sagen. Und auch es gibt ja auch diesen Song auf dem Album Everyday People, den ich ja auch nicht ohne Grund mit draufgenommen habe. Ich meine, der kommt jetzt nicht aus einer Migrationsgeschichte, aber der kommt aus einer Situation, wo es quasi um politische Umbrüche ging und wo es um Ausgrenzung von Menschen. Spielen wir nachher noch. Ja, wo es um Ausgrenzung ging. Und ich habe den Song schon auch mit aus dem Grund mit aufs Album genommen, weil ich es wichtig finde, mich dazu zu äußern. Und weil ich schon glaube, dass es uns zu großen Teilen hier relativ gut geht und dass Leute, die ihre Heimat verlassen, auch nicht unüberlegt einfach morgens aufstehen und sich denken, lasst uns mal wohin gehen, wo uns Leute alles schenken. Also, sondern da sind schon sehr viele Leute dabei, denen es wirklich sehr schlecht geht zu Hause und die einfach hoffen, dass sie woanders eine Chance haben, überhaupt zu überleben. Ja, und ich glaube, ohne Krieg wäre das Thema Migration natürlich auch kein Grund. Wer will schon, allein ja. Bei dem Wetter. Zumindest ein Satireportal hat dann heute darauf geantwortet, dass der Zentralrat der Muslime vorgeschlagen hat, dass Bayern dann nicht mehr zu Deutschland gehört. Also zumindest muss sie da lachen. Also. Aber trotzdem, Bayern ist ja interessant, weil wir haben ja dort die Metropolen und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Volkstümliches. Ja, da gibt es natürlich sehr viel Konservatives schon auch, muss man sagen, und sehr viel, was sich nur sehr langsam ändert. Und natürlich geht es in Bayern auch, also wirtschaftlich ist ja auch vieles sehr gut und es geht den Leuten sehr gut. Und natürlich, wenn man was hat, wollen viele das ja auch irgendwie bewahren und dann irgendwie sich eher abgrenzen, als dass sie sagen, ich möchte das jetzt mit Leuten teilen, weil natürlich Leute auch Verlustängste haben und natürlich auch, wenn es um Religion geht, schon auch viel von der Angst, glaube ich, einfach von einer bestimmten Unwissenheit kommt. Also weil was die Medien berichten, sind ja dann oft irgendwie Fälle, die in eine extreme Richtung gehen. Aber wenn jetzt irgendwo einfach der Islam in friedlicher Manier existiert, schreibt da ja keine Zeitung drüber. Ja, ja. Und deswegen wird es oft von den Leuten, finde ich, relativ unreflektiert aufgenommen. Auch gerade, es gibt natürlich auch viele Medien, die in sehr extremer Art und Weise berichten. Und natürlich auch rechtsgerichtete Parteien, die das natürlich sehr, sehr überspitzt, wie ich finde, irgendwie formulieren. Und es gibt einfach Leute, die da oder Menschen denken da unterschiedlich lange auch drüber nach, über das, was sie da vorgesetzt bekommen. Und ich finde, gerade diese Angst, die bei vielen Leuten da herrscht, die kommt eben zum einen, ist das so ein bisschen so was Konservatives oft, dass die Leute einfach halt die Sachen so kennen, wie sie aufgewachsen sind. Und aber, dass viele auch sich gar nicht interessieren, wie was anderes vielleicht ist. Und dann hat man ja vor Sachen, die man nicht kennt, eher mal Angst, als dass man sagt, ach toll, das würde ich jetzt gerne mir mal angucken. Vielleicht auch natürlich. Und im Grundgedanken, finde ich, sind ja die Religionen alle durchaus ein Stück weit vergleichbar. Also der eigentliche Grundansatz des Gedanken ist ja immer gleich. Ne? Und in einer friedlichen Welt müsste das eigentlich gehen. Wir wollen jetzt ein Titelspiel, aber nicht Everyday People, weil sonst sagst du mir das ganze Konzept durcheinander. Ich spiele mal einen anderen vom Album. Dann würde ich jetzt mal ein Instrumental Titel nehmen, vielleicht Flip It. Thank you.